Also, ihr seid der junge Deutsche, der hier alle Arbeit tut, während die anderen sich besaufen. Mr. White, ich werde Mr. Bancroft wecken. Ich möchte nicht ohne ihn... Ich weiß Bescheid, Sir. Lassen wir die Saufbrüder ihren Rausch ausschlafen. Bin froh, mit euch allein reden zu können. Wir sind in unserem Abschnitt mit der Arbeit fertig. Ihr hier mit der eurigen noch nicht. Sir, die Geländeschwierigkeiten sind hier Erzählt besonders... Erzählt mir keine Geschichten. Ich sage euch doch, ich bin gut unterrichtet. Ohne euch stände Mr. Bancroft noch da, wo er seinen Abschnitt angefangen hat. Stimmt's oder nicht? Ich kann darüber nichts sagen, Sir. So, weil ihr zu anständig dazu seid. Na, da muss ich jemand anders fragen. Sam Hawkins! Hallo! Kommt doch mal ein bisschen zu uns. Aber, Sir... Na, abwarten. Na, Mr. White, das Greenhorn hier braucht wieder mal eine Amme, wenn ich mich nicht irre. Ja, das stimmt, lieber Hawkins. Der junge Mann will hier sein Licht unter den Scheffel stellen. Aber ohne ihn wären wohl der ehrenwerte Mr. Bancroft und seine Leute mit ihrer Arbeit aufgeschmissen. Das Tagebuch der Bauleitung zeigt Ach, Ihnen... hört doch mit dem Tagebuch auf. Papier ist geduldig. Stimmt auffallend, Mr. White. Aber lasst euch doch mal das persönliche Tagebuch des Greenhorns zeigen. Ich wette, Sam Hawkins, ihr habt kein Recht. Stimmt. Nehme es mir aber. Mr. White, der junge Mann, hat da in seiner Tasche eine alte Tabakdose. Darin bewahrt er seine persönlichen Aufzeichnungen über den Verlauf der Bauarbeiten und über sonstige Vorkommnisse im Lager auf. Vielleicht, wenn ihr ihn schön bittet, zeigt er euch das Buch. Ihr dürft mir glauben, dass alles darin aufs Wort stimmt. Nun, Sir, ziert euch nicht. Würde gerne einen Blick darauf werfen. Los, Greenhorn, beweist Mr. White, dass ihr Schreiben und Rechnen gelernt habt. Also gut, Sir. Hier. Aber diese Notizen sind wirklich nur für mich bestimmt gewesen. Danke. Ihr könnt sie auch sofort zurückhaben. Ich möchte nur mal sehen, was ihr da aufgezeichnet habt, wie das hier wirklich... Ja, lesen Sie mal ruhig. 22, 34... Tja, Kilometer 120. Ja, ich sehe schon. Eigentlich sollte ich diese Blätter mitnehmen und an der zuständigen Stelle abgeben. Eure Mitarbeiter sind ganz unfähige Menschen, denen kein einziger Dollar ausgezahlt werden sollte. Aber wie ihr wollt. Hier habt ihr euer Tagebuch wieder. Rate euch, hebt es gut auf. Werdet es noch brauchen. Da kommen die Gentlemen, wenn ich mich nicht irre. Ich freue mich darauf, denen ein paar Worte zu sagen. Hallo! Bitte um Entschuldigung, euch nicht gleich begrüßt zu haben, Herr Oberingenieur. White heiße ich. Mr. Bancroft vermutlich. Ganz recht, mein Lieber. Und das hier sind meine Leute. Mr. Rettler, Mr. Guten Tag, Gentlemen. Guten Tag. Und adieu. Was soll das heißen, White? Erst werdet ihr doch einen Schluck nehmen. Dabei kann ich euch dann über unsere Arbeit berichten. Nicht nötig. Dieser junge Mann hier hat mir schon alles beantwortet, was ich wissen wollte. So. Wer ist hier der Boss? Dem Namen nach seid ihr das. In Wirklichkeit ist es der junge Deutsche. Sehr gut. Ein guter Witz. Leider kein Witz, Mr. Bancroft. Muss euch darauf vorbereiten, dass ich euer Versagen der Gesellschaft melden werde. Ihr seid die längste Zeitleiter einer Bauabteilung gewesen. Denke, da habe ich erst noch ein Wörtchen mitzureden. Was euch das Lügenmaul da erzählt hat... Augenblick, Mr. Bancroft. Meint ihr mit dem Lügenmaul etwa mich? Wen sonst? Nehmt das sofort zurück. Oder? Das Greenhorn droht. Du brauchst endlich mal eine Lektion, du feiger Hund. Sollst sie haben? Nicht für ungut. Das war ein Schlag. Da liegt der Brocken von Bancroft wie vom Blitz getroffen. Los, Biss! Auf ihn! Er hat sich an unserem Boss vergriffen. Auf Verzeihung, der saß. Mein Gott, junger Mann. Ihr könnt doch nicht alle Leute totschlagen. Doch, doch, er könnte es. Aber er schickt sie nur für eine Weile schlafen. Gut, mein liebes Greenhorn. So, meine Herren, will noch jemand was von mir? Nicht? Dann räumt diese Brüder hier weg. Sind verduftet. Achtung! Gut, Baby. Du warst schneller mit dem Revolver zur Hand als dieser hinterlistige Schuft. Woher kann der denn plötzlich schießen? Nun aber ein bisschen Dalli, ihr Ehrenmänner. Ihr wisst ja nun wohl, dass ihr euch in diesem jungen Greenhorn hier gründlich verrechnet habt. Das ist ja fürchterlich. In eure Finger möchte ich nicht geraten. Man sollte euch wahrhaftig Shatterhand nennen. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Shatterhand? Ein Greenhorn und schon einen Kriegsnamen. Und was für einen. Ja, wenn Sam Hawkins seine Augen auf ein Greenhorn wirft, kommt dabei etwas heraus, wenn ich mich nicht irre. Shatterhand. Shatterhand. Ganz ähnlich wie On Firehand, der berühmte Westmann, der auch stark ist wie ein Bär. Seit damals hieß ich nur noch Old Shatterhand. Ihr könnt euch denken, dass ich auf diesen Ehrentitel sehr stolz war. Denn er bedeutete ja, dass ich den stärksten Mann mit einem einzigen Fausthieb niederschmettern konnte. Mr. White warnte uns noch vor feindlichen Indianerstämmen. Habt ihr schon Rothäute gesehen, Sir? Das nicht, aber ihre Fährten. Es ist jetzt die Zeit, in der die wilden Mustangs und Büffel südwärts ziehen. Da verlassen die Roten ihre Dörfer, um zu jagen und Fleisch zu machen. Die Kiowas sind nicht zu fürchten, denn mit ihnen haben wir uns wegen der Bahn geeinigt. Die Comanchen und die Apachen aber, die wissen noch nichts davon. Und so dürfen wir uns vor ihnen ja nicht blicken lassen. Ich bin glücklicherweise mit meiner Strecke fertig und verlasse die Gegend. Ich rate euch, macht, dass ihr auch zu Ende kommt.